kann man die Reliquien der Heiligen verehren. Ja, auch die Reliquien der Heiligen müssen verehrt werden, weil ihre Leiber lebendige Glieder Jesu Christi und Tempel des Heiligen Geistes waren und glorreich zum ewigen Leben auferstehen sollen. Gibt es auch mehrere Beispiele und Vorbilder im Alten Testament. Da haben wir den Prophet Eliseus, der begraben worden ist und Feinde Schlacht gleichzeitig. Und welche, die in die Grube gefallen sind, wo er drin gelegen ist, sind wieder zum Leben erweckt worden. Gebeine der Heiligen, die großen Wert haben vor Gott. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Heiligen. Also nicht umsonst, dass die Bilderstürmer und Protestanten und wer auch immer noch, Mohammedaner sowieso, immer sich auch an den Gebeinen der Christen bzw. der Heiligen, den Reliquien zu schaffen gemacht haben, nicht nur die Statuen. In Ungarn sind zum Beispiel fast alle Königsgräber zerstört worden von den Mohammedanern. Nicht, dass alle Heilige waren, aber auch die von den Heiligen. Es gibt da den ungarischen Herrschern, aber auch alle anderen. Die Religion des Friedens. Sehr lustig, gestern war er was in der österreichischen Nachrichten, ein Spezialist für Terrorismus, ein Österreicher, der sagt, naja, also trotz der Corona-Krise ist ja nicht ausgeschlossen, dass es terroristische Attacken gibt. Na, wieso sagt er denn das? Erstens hat es schon ein paar gegeben wieder, seit der Ramadan angefangen hat, und zweitens sagt er es ja genau deswegen. Nur sagt er natürlich nicht dazu, dass er jetzt darüber spricht, dass man jetzt irgendwie darüber sprechen muss, weil ja jeder weiß, dass es zu diesen Dingen kommt, während die immer depperter werden, immer fanatischer mit ihrem nachgeäfften, mit ihrer nachgeäfften Fastenzeit. Bei der Nacht frisst, beim Tag fastet. Gut, das ist, das kann auch jeder. Leider Gottes, so blöd sind die Menschen. Und die sind, die es nicht sind, die werden es noch.